Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Dicken Engel. Heute am 19.06.2017 um 21 Uhr. Unser Gast ist heute, Verzeihung, Anja Hirschel, also eine von unseren drei Spitzenkandidaten. Ja, und Anja wird dann auch so ein bisschen erzählen über ihr Leben als Spitzenkandidatin. Guten Abend, Anja, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Schönen guten Abend. Ja, dann leg doch mal los. Wie aufregend ist dein Leben zurzeit? Ja, vor allem auch anstrengend. Nee, Quatsch. Es ist ziemlich, sag ich mal, abwechslungsreich, denn es ist ja so, dass wir nicht nur hier virtuell irgendwelche Texte schreiben und PMs rausgeben, sondern ich bin jetzt auch wahnsinnig viel unterwegs. Das heißt, wir haben irgendwelche Stammtische, wo ich mich sehen lasse. Wir haben Infostände. Ich war jetzt am Wochenende in Nürnberg zum Beispiel auf dem Humanistentag, wo wir uns das erste Mal präsentiert haben. In Kürze wird die Pirat-Tour, nennt sich das, dann laufen. Das heißt, wir fahren mit den Fahrrädern hier übers Land, machen dann Infostände vor Ort. Dann ist ein Fußballturnier geplant, wo ich mit dabei sein werde. Wir werden in Bayern drüben, findet ein Elektro-Go-Kart-Rennen von irgendwelchen Direktkandidaten statt, wo ich dann auch mit ans Rennen gehen werde. Podiumsdiskussion, also noch und nöcher, es ist ganz viel geboten. Und mir wird es definitiv nicht langweilig. Und falls mir ein kleiner Gamer aber zu entschlüpft, sorry, aber bis Ende diesen Monat arbeite ich auch noch voll nebenher. Das ist gerade einiges zu tun. Ja, das hört sich spannend an. Humanistentag, da sagst du was, da wollte ich dich sowieso nachfragen. Erzähl doch mal, was das so ist und was ihr da gemacht habt. Also das war eine Veranstaltung, die findet einmal im Jahr statt. Da treffen sich diejenigen Menschen, die sich dem Humanismus zugehörig fühlen. Das bedeutet in aller Kürze, dass sie einfach sagen, der Mensch steht grundsätzlich im Mittelpunkt jegliches Bestrebens und jeder Staat sollte dafür sorgen, dass sich jeder einzelne Mensch bestmöglich entfalten kann. Mal so ganz grob. Und haben wir gesagt, ja, eigentlich passt das zu unserem Grundprogramm, da möchten wir auch mal mit dabei sein. Dann haben wir mit der Orga gesprochen, ob das geht, ob da Parteien willkommen sind. Nächstes Jahr klar, sofort, ihr werdet auch nicht die Einzigen sein. Das heißt, da waren auch die Grünen da, die Linken waren da und die Partei der Humanisten war auch da. Und wir haben da einen wunderbaren Platz für unseren Stand bekommen, den wir auch richtig groß bestücken konnten. Und ich muss sagen, ich war sehr positiv überrascht, wie viel Interesse doch an unserem Programm dann auch tatsächlich war, was die Menschen alles wissen wollten, welche Ziele wir haben, wie unsere Meinung ist. Und ehrlich gesagt, so viel Grundsatzprogramme, also die gedruckten welchen, bin ich noch nie irgendwo losgeworden, die auch wirklich nachgefragt worden sind. Also ich denke, die Menschen dort hatten uns überhaupt bisher gar nicht auf dem Schirm, waren aber sehr davon angetan, wie wir quasi unsere Ziele definieren, was wir machen möchten, wie wir es machen möchten. Und ich denke, da haben wir einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen. Ja, das klingt ja wirklich schön. Wie ist denn das? Wonach haben die Leute denn hauptsächlich gefragt? Hast du da so eine ungefähre Vorstellung oder war es kunterbunt? Also wir wussten ja am Anfang auch noch nicht, welche Fragen da auftauchen werden. Das heißt, wir haben es uns relativ einfach gemacht. Wir haben Anknüpfungspunkte auf den Stand gelegt. Das heißt, wir hatten was da zum Thema Open Antrag, um einfach darauf hinzuweisen, dass wir eine offene Verwaltung haben möchten. Dann hatten wir etwas da, unser Grundsatzprogramm natürlich ganz in die Mitte. Dann was zum ÖPNV, dass wir eine Umlage finanziert haben möchten. Und diesen Baden-Württemberg-Flyer, 10 gute Gründe, Piraten zu wählen. Das war nämlich ein sehr guter Einstieg, weil der Flyer so winzig ist, wurde der oft mitgenommen. Und da konnte es sein, dass diejenigen weggelaufen sind, geblättert haben. Nach einer Viertelstunde standen sie da und hatten dann Fragen zu irgendeinem von den Punkten. Und das war eigentlich ganz schön, muss ich sagen. Da kam so, Punkt 7, wie steht ihr denn da genau dazu? Da steht ja nur ein Satz. Und dann sind da wirklich teilweise auch sehr lange Gespräche entstanden, die auch wirklich mal eine Viertelstunde gedauert haben. Und es ist auch sehr oft eine Unterstützungsunterschrift draus geworden. Das klingt ja sehr genial. An die Zuhörerschaft. Ich bin durchaus fasziniert davon, dass ihr hier gebannt zuhört. Aber das soll hier natürlich keine Frage-Antwort-Nummer sein. Ihr könnt gerne ans Saalmikrofon kommen. Ihr könnt euch im Pad mit eintragen, damit ich euch dann auch in der richtigen Reihenfolge aufrufe. Und ihr könnt Anja selbstverständlich auch Fragen stellen. Ja, Paki, hast du denn Fragen an Anja? Ja, erstmal hallo zusammen und schön, dass du da bist, Anja. Wir sind ja im regen Kontakt, haben heute auch schon wieder telefoniert. Ja, insofern bin ich so ein bisschen informiert darüber, was du so machst. Aber ich glaube, ich habe eine Frage, weil hier viele im Zuhörerraum sitzen, die das vielleicht noch gar nicht wissen. Wir haben da jetzt ja so ein Projekt zusammen vor, nächste Woche. Und da würde ich von dir gerne mal so erzählt bekommen, was wir da eigentlich so machen. Weil ich will ja dich reden hören und nicht mich. Schön formuliert. Also, es klang ja vorher bereits an, es wird am Dienstag eine Pressemeldung geben. Und wir geben ja keine Pressemeldung raus, weil wir uns einfach nur so toll finden oder nur, weil es eben eine neue Homepage gibt, sondern wir haben was Größeres vor. Und zwar werden wir Piraten eine Klage einreichen. Wir sind dann beim Bundesverwaltungsgericht und wir klagen das gegen das Videoüberwachungsverbesserungsgesetz, und zwar offiziell. Und das wird eine richtig große, richtig schöne Sache. Und ich hoffe, dass wir damit auch ein bisschen positive Reichweite auch medial hinbekommen. Und ich finde es auch sehr wichtig, dass wir uns da aktiv positionieren, einfach zeigen, wir machen auch was und labern nicht nur und sagen nicht nur, was uns nicht passt, sondern wir tun wirklich was dagegen. Ja, und schon habe ich die erste Wortmeldung, nämlich Solsken, komm ans Saalmikro. Schönen guten Abend. Hallo Anja. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich bin so ein bisschen raus aus dem Piratenkosmos. Ich habe verfolgt, was du so machst. Halte dich auch nicht für die schlechteste Spitzenkandidatin. Und insbesondere im Bereich unserer Kernthemen scheinst du dich ganz gut zu bewegen und auszukennen. Aber mich würde noch mal interessieren, weil ich das nicht mitbekommen habe. Ihr seid ja irgendwie drei Spitzenkandidaten. Wie ist es dazu gekommen? Wurdet ihr gewählt und bestimmt? Oder hat das euer Landesverband bestimmt? Habt ihr das bestimmt? Vielleicht nochmal kurz diesen Werdegang nachzeichnen, weil wir natürlich eine Partei sind oder die Piratenpartei sehr für Basisdemokratie steht. Und ich hatte mich gewundert, dass auf einmal drei Spitzenkandidaten da waren. Also wie gesagt, ich halte dich nicht für die schlechteste, ich halte dich für sehr kompetent und keine Kritik. Aber einfach vielleicht das nochmal kurz darlegen. Okay, sehr gerne. Letztendlich kann man fast sagen, es ist passiert. Also es war so, wir Kandidaten, das heißt aus allen Bundesländern, am Anfang waren es vor allem die L1, wie man so schön sagen, und dann L1 bis L3 haben uns ja getroffen. Es ging so, dass wir gesagt haben, wir brauchen einfach ein Teambuilding-Event. Das war so das erste Treffen, dass wir einfach auch die Möglichkeit haben, uns kennenzulernen, dass wir gut zusammenarbeiten, auch im Wahlkampf, dass es nicht passiert wie in der Vergangenheit, dass wir übereinander herfallen und dass wir, sollten wir tatsächlich gewählt werden, später auch mal eine Fraktion bilden können. Dass wir nicht nur wissen, wer für was gut ist, sondern auch, wie man miteinander reden kann. Und da haben wir auch verschiedene Strategien besprochen. Wir haben auch über Medien geredet und da war schon mal der erste, sag ich mal, Themenblock auch, brauchen wir sowas wie Spitzenkandidaten, brauchen wir sowas nicht, soll sowas überhaupt angegangen werden, und haben wir mal die grundsätzlichen Dinge diskutiert. Und im weiteren Gang ist es eben daraus aufgelaufen, dass wir gefragt haben, wer würde sich das in Anführungsstrichen antun, wer hätte überhaupt Lust drauf, das zu machen, weil es hat sich rauskristallisiert, dass wir gesagt haben, wir brauchen sowas, damit wir einfach die Möglichkeit haben, ein paar Leute ein bisschen stärker in die Medien zu pushen. Wir können nicht alle L1 aus allen Ländern gleichmäßig, sage ich mal, medial bespielen. Das funktioniert nicht, haben wir festgestellt. Und darum wollten wir es einfach mal anders versuchen. Es war bei der Veranstaltung so, dass ich mit dem Sebastian und René zusammen das inhaltlich ein bisschen koordiniert habe. Wir haben da zusammengearbeitet, wir haben da ein richtig tolles Team gehabt. Und daraufhin haben wir beschlossen, okay, wenn es sowas wie Spitzenkandidaten geben soll, wollen wir uns trauen und als Dreierteam antreten. Das ist ungewöhnlich, aber wir fanden das eine interessante Variante, das einfach mal anzubieten, um zu sagen, jeder von uns hat einen komplett anderen Background, jeder hat ganz andere Bekanntschaften auch innerhalb der Partei, spricht vielleicht auch ganz andere Leute an, und wir hätten erstmalig auch die Möglichkeit zu sagen, wenn wir eine Veranstaltung haben, wir können uns komplett vertreten, wir können immer denjenigen schicken, der wirklich am fittesten ist in dem Thema. Und das war dann so die Grundlage dessen, dass wir gesagt haben, wir trauen das uns. Wir haben auch von den anderen Kandidaten eine volle Unterstützung bekommen, die das auch gut geheißen haben. Daraufhin haben wir gesagt, gut, wir wollen dann am Bundesparteitag tatsächlich antreten, wenn beschlossen wird, dass es so eine Wahl geben soll. Es ist dann beschlossen worden, dass es eine geben soll. Dann hat am Anfang der Veranstaltung, weiß nicht, ob es jeder mitbekommen hat, ja Patrick erklärt, dass er nicht antreten wird. Das heißt, anders als in anderen Parteien ist es bei uns eben nicht so, dass automatisch der Vorsitzende gleich den Spitzenkandidaten macht. Wir haben gesagt, wir trennen das einfach voneinander und er hat gemeint, er geht einen Schritt zur Seite, wenn Leute da sind, die das tun möchten. Wir sind also angetreten und sind dann beim Bundesparteitag auch als Dreierteam so gewählt worden. Dann haben wir die Aufgabe angenommen und arbeiten seither zusammen. Mal so in aller Kürze. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Ganz kurz noch. Verzeihung. Nachfrage? Ja, Sekunde, lass doch Solsken erstmal sagen, ob die Frage beantwortet wäre. Ich danke dir erstmal dafür grundsätzlich, dass du meine Frage nicht als Angriff verstanden hast, weil so war sie auch nicht gemeint. Ich danke dir für die Ausführung. Und was ich vielleicht noch ein bisschen besser gefunden hätte, ich glaube, ihr seid alle aus einem Bundesland, wenn so eine, weiß nicht, vielleicht wäre es noch repräsentativer gewesen, vielleicht nicht. Wenn man da vielleicht einen Zusammenschluss aus mehreren... Solsken. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen. Oh, okay. Dann entschuldige ich mich und ich finde das... Danke für deine Antwort und meine Frage ist beantwortet und ich finde dich immer noch gut. Dankeschön. Ich habe eine kurze Rückfrage, Solsken. Was hast du mit deinem Helikopter gemacht? Wo ist der hin? Ich habe einen neuen. Alles klar. Schön, dass du da bist. Okay, dann hätten wir jetzt Grumpy. Schön, dass du da bist übrigens. Ja, vielen Dank. Schönen guten Abend. Ich mag auch Stützfragen von der FDP, nachweislich. Finde ich gut. Dies führt dazu, dass die FDP noch mehr digitale Themen von uns übernehmen kann. Das mag man als gut oder schlecht bezeichnen. Gleichwohl, liebe Anja, mich reizt halt, vielleicht, ich konnte mich leider erst dazu schalten, jetzt erst. Wie sehen wir das mit dem Netz-DG, mit dem Netzwerkdurchwirkungsgesetz im wahrsten Sinne des Wortes, mit der nicht öffentlichen Anhörung heute im Bundestag und was können wir tun? Das würde mich halt schon interessieren, rein datenschutztechnisch. Also, ich könnte mir jetzt ganz einfach machen, würde sagen, ich habe die letzten PMs mitgeschrieben, lese sie dir durch, aber nee, im Prinzip so, wie das beschlossen werden soll, ist es der reinste Wahnsinn. Ich sehe es immer noch als verfassungswidrig an, definitiv. Diese Anhörung heute, ich bin ehrlich gesagt auch nicht glücklich damit, wie das gerade abgeht, muss ich ehrlich sagen. Also mich ärgert sowas, dass erstens sowas so schnell abgestimmt wird, dass es die Anhörung zwar groß angekündigt wird, aber man irgendwo keinerlei direkte Möglichkeit hat, was zu tun. Wie gesagt, wir klagen jetzt erstmal gegen das Videoüberwachungsverbesserungsgesetz. Wir müssen jetzt schauen, was wir gegen das Netz-DG machen können. Was ich ganz spannend finde, dass sich jetzt, wie gesagt, von EU-Seite schon Leute melden, die das jetzt angreifen. Das finde ich sehr, sehr klasse. Traue der Sache aber noch nicht so ganz, weil ich sage, manche dieser Forderungen hören sich zwar sehr gut an, aber ich glaube immer noch nicht, dass sie durchgesetzt werden. Weil das ist zwar die Beauftragte der UN, die das anmerkt, was man alles tun soll. Sie möchte unter anderem die Backdoors, sozusagen, die einprogrammiert werden sollen, die Exploits möchte sie verbieten. Aber das hat ja noch gar keinen wegweisenden Charakter. Das heißt, noch gilt dann der Spaß. Und inwieweit es dann, sage ich mal, zurückgenommen wird von oberer Seite, glaube ich noch nicht. Also die Frage ist, was wir aktiv tun können, solange wir keine politische, sage ich mal, keinen Hebel ansetzen können. Schwierig, ganz schwierig. Wir können einfach nur versuchen, Öffentlichkeit zu schaffen, immer wieder darauf aufmerksam zu machen und auch den NGOs, sag ich mal, eine weitere Plattform zu bieten, um dagegen einfach auch laut zu wettern. Vielleicht hat Paki noch was zum Ergänzen? Ja, ich habe heute einfach mal mit Social Media war ich aktiv und habe mit Piratenpartei Twitter-Account und auch Facebook ein recht kurzes Statement dazu abgelassen, der mir zugespielt hatte, wo er sich die Hand vor den Mund hält und sich auf den Arm Raute Netz.dg geschrieben hat. Ich glaube, in dem kurzen Statement und auch in dem knackigen kurzen Statement steht eigentlich alles drin, was ich darüber denke. Das Gesetz ist einfach nur Murks. Da hast du durchaus recht. Ja, nachdem ich jetzt im Moment keine Frage sehe, Anja, du bist ja zusätzlich zu dem der Tatsache, dass du Spitzenkandidatin bist und wirklich viel unterwegs, auch noch Themenbeauftragte für Digitalisierung. Wie verbindest du das in deiner Position, die du da innehast? Also ich nutze es natürlich inhaltlich, sage ich mal, gerade bei den Pressemeldungen schaue ich mir eher dann die Themen an, die zu Digitales passen. Und ich gehe aktuell auch gerade auf verschiedene Organisationen zu. Ich bin jetzt auch mit der IHK im Gespräch. Wer es beobachtet hat, ich war vor kurzem auch bei Wieland. Das ist eine große Firma, die Kupferherstellung betreibt. Die haben unter anderem ihr gesamtes Werk umgestellt. Die haben durch Digitalisierung, durch modernere Messmethoden einfach festgestellt, wie sie umweltfreundlicher arbeiten können. Haben mir das Ganze einfach mal angeschaut. Da kommt jetzt kein großer Presseartikel in dem Sinne raus, aber wir haben einfach auch gezeigt, dass wir beim Thema Energie auch vorne mit dran sind. Ich habe dann auch einen Ausdruck unseres Kapitels über Energie dalassen können, habe mit dem Beauftragten dort gesprochen und einfach dafür gesorgt, dass wir genauso wie alle anderen Parteien, die eher schon bekannt sind, da auch mal einen Fuß in der Tür haben und sehe das momentan als auch meine große Aufgabe an uns da, auch ein bisschen bekannter zu machen, vor allem auch die Kompetenz, die wir da haben. Ich habe noch die Hoffnung bei ein paar Punkten, dass wir da noch mal größere Artikel schreiben können, aber das ist noch nicht ganz spruchreif. Da arbeite ich noch ein paar Dinge. Dankeschön. Ja, so prinzipiell gesehen ist Digitalisierung ja so ein Gummiwort. Ne? Also irgendwo, da kann man sich ja alles und nichts drunter vorstellen. Was können wir denn daran in unserem Wahlkampf tatsächlich nach vorne stellen? Wie können wir das Thema Digitalisierung nutzen und für uns erobern? Also jetzt so als Basis. Okay, das Recht ist ein ziemlicher Gummibegriff, das ist aber auch sehr praktisch. Das heißt, wir können ihn ganz flexibel bespielen. Wenn es quasi von Anfang an können wir theoretischen Datenschutz teilweise mit reinpacken, auch wenn es fachlich nicht ganz passt. Aber es passt vor allem auch beim Thema Smart Cities, können wir dann mit ansetzen. Wir können ansetzen bei Open Data, wenn die ganzen Dinge dort passieren. Oder wenn zum Beispiel die Städte, wie Ulm das macht, ganz neue Ansätze fahren. Die haben zum Beispiel jetzt ein Jugendhaus aufgemacht, das sich nur mit Technik beschäftigt. Das heißt, ich bin dort auch als Sprecher dann rangetreten und gesagt, ja, wir machen was zum Thema Digitales, können wir nicht was zusammenarbeiten? Und da arbeite ich gerade beim KV zusammen, dass wir dann einen Termin bekommen. Das heißt, wir können dort auch eine kleine Krypto-Party machen. Wir werden dort auch Journalisten informieren, wie sie verschlüsseln können und ähnliche Dinge machen können. Und ich sage mal, wenn mit Digitalisierung einfach ja mit der Tür ins Haus fällt, ist es meistens sogar positiver besetzt, als wenn man sagt, wir wollen jetzt eine Wahlkampfveranstaltung machen. Also ich sehe das vor allem für uns als Vorteil, ganz andere, sage ich mal, Orte für uns zu erschließen. Ja, jetzt bin ich ja in so einem Kreisverband mit 5 Aktiven. Ne? Wir haben da durchaus hier und da jemanden, der so richtig fit ist, beispielsweise auch mit Krypto-Party und dergleichen. Aber wir sind halt doch recht wenige und wir haben einfach auch ein bisschen Problem mit der Werbung, damit, wie wir die Leute zu einer Veranstaltung kriegen können. Und wir sind tatsächlich auch ein bisschen zu wenige mit dem richtig fetten Wissen, dass wir das tatsächlich mal so schmeißen könnten. Wäre es beispielsweise möglich, dich mal so vom Kreisverband aus in Anführungszeichen zu mieten und zu sagen, okay, wir machen jetzt eine Krypto-Party mit unserer Spitzenkandidatin, kommt alle her, bringt eure Klapprechner mit, bringt eure Geräte mit und wir zeigen euch das im fröhlichen Verein. Wäre das zum Beispiel möglich? Also im Prinzip ist sowas möglich. Im Moment ist es nur so, dass sich der Kalender, sage ich mal, rapide füllt. Das heißt, terminlich ist es gerade wirklich ein bisschen Wahnsinn. Vorteil ist, gerade in Baden-Württemberg haben wir da sehr viel Wissen aufgebaut und gestreut, dass wir notfalls auch mit mehreren Leuten aushelfen können. Ich könnte zum Beispiel auch mit Listenplatz 3 dienen, ist ja auch, sage ich mal, ziemlich hoch. Immer sagt, man will ein bisschen Presse ansprechen. Das heißt, wir haben da viele Leute, die das technisch auch machen können. Das heißt, es muss ja nicht immer ich alles machen. Ich meine, ich hänge zwar gern mein Gesicht in die Landschaft, muss man sozusagen als Werbeträger, aber ich sage, wenn man vor allem vor Ort sagen möchte, wir können was Technisches liefern, haben wir auch andere Leute, die man da quasi schicken kann. Das heißt, wenn ihr da was habt, sagt einfach, was ihr machen wollt und dann sucht man euch jemand, der auch vielleicht in der Nähe ist oder so. Das ist gar kein Thema. Ich denke, das wird dann auch in Zukunft, müssen wir das alles noch viel stringenter organisieren. Wir müssen da mit unseren Arbeitsgruppen ein bisschen enger zusammenarbeiten und da auch die Möglichkeit bieten, sag ich mal, Spezialwissen auch anzufordern. Weil ich weiß, was es heißt, wenn man in einem Mini-KV unterwegs ist und wenig Aktive hat und sagt, man würde gern, aber wen fragt man jetzt um Himmels Willen? Ich denke, da haben wir noch Verbesserungspotenzial. Aber wie gesagt, wenn ihr eine Aktion habt, schreit einfach, ich gucke, was möglich ist. Wie gesagt, die Pirat-Tour ist auch entstanden aus der Idee an einem Stammtisch von drei Piraten. Mehr sind da vor Ort nicht. Und inzwischen haben wir es so hingekriegt, es werden Fahrräder gemietet, es werden mobile Infostände gemacht, weil einfach immer mehr dazukommen, die auch helfen wollen. Das müssen also nicht immer die zwei, drei Leute, die die Idee haben, vor Ort selber stemmen. Denn gemeinsam kriegt man da viel mehr hin. Sagt einfach, was ihr wollt und dann schauen wir, wer dazukommt. Ja, dankeschön. Ihr kommt alle nicht ans Mikro. Ich finde das ziemlich furchtbar. Stellt doch mal Fragen, hört mal, das ist doch hier jetzt keine Anja und Astrid Show. Paki, frag du doch einfach ja, mal. Ja, ich frag mal, ich spring mal ein. Anja, du hast ja vor zwei Wochen in Berlin diese Matinee mit Pyra gemacht. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, wie war so dein Eindruck? Beziehungsweise, das war ja auch eine offene Fragerunde. Ihr habt ja miteinander geredet. Es waren ja nicht nur Piraten da. Wie kam die Veranstaltung an? Was hattest du für einen Eindruck? Wie fandst du das? Also, ich hatte mir ja lange vorher Gedanken gemacht, was ich denn so alles erzählen soll. Weil das heißt, ja, wir reden erst mal locker. Ich so, okay, das kann ja vieles sein, aber dann eine halbe Stunde soll man wirklich ganz alleine reden und einfach voranstellen, wo wollen wir im Wahlkampf hin, was wollen wir tun. Das heißt, ich habe mir da wirklich tagelang den Kopf zermartert, was sagt man jetzt da alles. Aber letztendlich war dann das Ganze viel lockerer als gedacht. Also das war total nette Situation. Wir sind reingekommen, das war schon alles aufgebaut, es wurde alles organisiert. Es sind immer mehr Piraten und auch Gäste reingekommen. Und was mich sehr, sehr gefreut hat, muss ich ehrlich sagen, die Leute haben aufmerksam zugehört. Und als dieser Teil dann rum war, wo ich meine Rede gehalten habe, habe ich gedacht, ja gut, da kommen vielleicht ein, zwei Fragen aus dem Podium und das war's dann. Aber es sind viele Leute nach vorne gekommen und die haben auch sehr fundiert Fragen gestellt, auch wirklich nachgehakt. Und das war wirklich eine wahnsinnig schöne Unterhaltung. Und ich möchte sagen, es war gar kein so ein, wir hängen noch zwei, drei Fragen mit dran, dass es länger dauert. Sondern das fand ich fast einen gleichwertigen und interessanten Teil, wo man nochmal auf ganz neue Dinge einfach eingehen konnte. Und es hat mich auch wahnsinnig gefreut. Ich hätte es sehr schade gefunden, wenn da bloß zwei, drei Leute da gesessen wären, die gelangweilt geguckt hätten und wieder gegangen wären. Und stattdessen war es doch recht voll. Obwohl es wahnsinnig warm war an dem Tag und die Leute wollten wirklich wissen, was ist denn die Meinung dazu und wie steht ihr dazu und was habt ihr davor, fand ich echt gut. Und dass dann auch hinterher, als das Ganze dann geschnitten und bei YouTube war, so viele sich diese wirklich über anderthalb Stunden Video angetan haben, muss sagen, Respekt, also ich habe nicht so lange durchgehalten. Ja, die Kommentare unter dem YouTube von der Aufnahme waren ja auch sehr neugierig, sehr, sehr positiv. So dass auch die Rückfrage nach einer Kurzfassung dann kam und der wurde dann ja Mirko auch relativ schnell habhaft. Ich kann die Kurzfassung sehr empfehlen für die Leute, die wenig Zeit haben. Ich habe den Link mal gerade reingepostet. Vor allem habe ich der letzte Teil, das letzte Statement sehr, sehr beeindruckt. Das ging so weit, dass ich das transkribiert habe und auf den Facebook-Account von der Piratenpartei gepostet habe. Und da kamen mitunter sehr, sehr positive und auch sehr bewegte Reaktionen. Also ich fand die Ansprache sehr schön und du hast natürlich unsere Kampagne auch so ein bisschen vorbereitet und erzählt. Mach's gut, gefällt mir. Dankeschön. Ich habe Kira am Mikrofon. Ja, nur was Technisches. Paki, kannst du den Link ins Pad tun? Weil hier geht er einfach unter. Bitte. Ja, das wäre super, weil das auf Facebook habe ich auch noch nicht gelesen. Ich habe nur gesehen, dass du es transportiert hast, aber die Ergebnisse noch gar nicht. Ich packe es bei mir mal auch irgendwo auf dem Blog oder so und muss mich schon wieder ums nächste Projekt kümmern. Ich kriege oft auch gar keine Rückmeldungen mehr mit. Ja, ihr redet und ich mach mal so ein paar Links über dich und von dem, was so bei unseren Accounts so von dir drauf ist. Poste ich einfach mal ins Pad, dann könnt ihr euch noch einen Überblick verschaffen. Ah, das ist gut, da kann ich später auch reinschauen. Ja, jetzt habe ich auf eine Frage gehofft, als Kira da ans Mikro kam. Wieder nichts. Kinders, ihr dürft gerne, also das ist hier tatsächlich keine Show oder so, sondern das ist was mit Beteiligung und kommt man ruhig ans Mikro. Thema generell Wahlkampf. Ich meine, wir sind jetzt ja momentan auch alle am Unterschriften sammeln. Die politischen Geschäftsführer haben auch ein Pad, wo sie Tipps sammeln, wie man am besten an die Unterschriften kommt. Die Phase ist jetzt relativ bald dann irgendwann mal vorbei und dann geht's so richtig in den Wahlkampf. Was rätst du denn eben solchen Mini-KVs mit geringem Personal und viel gutem Willen, was man im Wahlkampf so alles anstellen kann, um einfach die Piratenpartei am Ort in der nicht besonders großen Kreisstadt oder vielleicht sogar im Dorf mal ein Stück weit bekannt zu machen und einfach einen positiven Eindruck auf die Leute zu machen? Also ich habe ja bei mir den Vorteil, dass ich einen Doppel-KV habe. Das heißt, mit Ulm habe ich eine relativ große Stadt, ich sag mal relativ, und drumherum habe ich auch Flächenland, wo wirklich nur Dorf stattfindet. Das heißt, ich kenne beides. In der Stadt sind wir dazu übergegangen, statt Infostand, wo man jedes Mal aufbauen muss, logistischen Aufwand hat und Ähnliches, einfach nur mit Klemmbrett zu sammeln oder, sage ich mal, Mini-Infostände zu machen. Mini-Infostand bedeutet, ich habe entweder nur einen kleinen Bistro-Klapptisch oder aber nur so einen kleinen Rolli oder sowas, wo ich dann eine Fahne dran mache und wo ich dann spontan ein kleines Stück weitergehen kann, ohne dass ich auch eine riesen Anmeldung deswegen brauche, weil ich mobil bin. Also das kann ich sehr empfehlen. Was mein KV sehr gut macht, das muss ich auch mal verdammt loben, weil die nehmen sich da viel Zeit. Die sind bei jeder Veranstaltung, die in der Nähe ist, haben die jetzt den Veranstaltungskalender sich angeschaut. Das heißt, wenn wo ein Konzert ist, wenn irgendwo ein Stadtteilfest ist, ein Ritterfestspiel, ein was auch immer, es ist ja immer irgendwo was, schauen die, dass die am Eingang, sage ich mal, sich dort aufhalten, wo viele Leute sind. Und dort tatsächlich sichtbar als Piraten stehen, Unterschriften sammeln, informieren, Mini-Flyer dabei haben und die unter die Leute bringen, um einfach ein bisschen Präsenz da zu haben. Auf dem Dorf haben wir festgestellt, kommt es sehr gut, wenn man schaut, was an, wie soll man sagen, Dorfveranstaltungen stattfindet. Das heißt, wir werden zum Beispiel bei einem Elfmeterturnier dabei sein, sichtbar als Piraten haben wir uns da angemeldet. Einfach nur ein bisschen auch an der Dorfgemeinschaft ein bisschen Hallo zu sagen. Das ist nämlich nicht ganz einfach, weil wenn ich sage, hier ist ein Schützenfest, dann ist das nicht gerade spontan überall unsere Klientel, wo man sagen, yay, Piraten sind toll. Da ist es sehr schwer, sich zu positionieren. Aber man muss einfach zeigen, man ist bei den Sachen, die interessant sind vor Ort, einfach auch mit dabei und selbstverständlich mit dabei. Oder wenn irgendwo was ist, was wie so ein Open-Mikro-Abend ist, dass ein paar Leute einfach da sind, wirklich auch mit Piratenshirt, einfach nur, weil sie Bock haben, abends da zu sein. Dass man immer mal wieder auf Piraten stößt an einer Ecke, wo man vielleicht gar nicht unbedingt damit rechnet. Es muss auch nicht unbedingt immer direkt Wahlwerbung sein. Es reicht, wenn man uns in einem positiven Umfeld auch mal wahrnimmt, vielleicht doch ein, zwei Takte quatscht. Und wenn man dann so ein Mini-Info-Flyer, ich sage mal unser Taschensäbel, bei sich hat, wird man die auch schnell los. Das ist, glaube ich, eine Strategie, die wir noch viel zu wenig gefahren haben. Ich sag mal, dieser Alltagswahlkampf, der kommt sehr gut an. Und da kommen viele Gespräche raus, die man so vielleicht gar nicht hätte. Oder man schleppt ein paar Flyer mit und lässt sich dann wirklich mal im Bus anquatschen. Das passiert verdammt oft, wenn man da ein paar offen auf dem Schoß liegen hat. Also Leute sind an uns wahnsinnig interessiert und freuen sich auch, wenn sie mal einen Piraten spontan quasi irgendwo entdecken. Das ist so, ja, wie soll ich sagen, lauft sichtbar in der Gegend rum. Ja, danke schön. Ich habe schon wieder Kira am Mikrofon. Ja, diesmal gar nichts Technisches, sondern gibt es auch Bestrebungen, wieder irgendwie Aktionen zu machen? Killerschach, wie damals am Frankfurter Flughafen, einfach irgendwas Aufsehenerregendes? Oder ist das jetzt völlig out? Also out würde ich nicht sagen, aber bei, sage ich mal, mutigen Aktionen bin ich jetzt erstmal ein bisschen vorsichtig. Nee, wir werden jetzt erstmal, wie es, ja, weiß genau, was ich meine. Nee, wir werden jetzt erstmal die Klage quasi einreichen am Bundesverfassungsgericht. Das ist ja schon mal was Größeres. Weil das Problem ist einfach, Videoüberwachung und Ähnliches, das lässt sich einfach schwer visualisieren. Wir sind da auch schon am Hirn zermattern, was einfach auch passt, was eben auch zu diesem freudig aufs Neuland ein bisschen passt. Nicht ganz so einfach. Also da sind wir auf Input auch natürlich sehr happy, wenn da was kommt. Ich meine, Killerschach war einfach genial, das war einfach geil. Aber ja, wie visualisierst du, dass jemand eine Hintertür in deine Software reinbaut? Na, es geht darum, ja, wie macht sich da irgendjemand Gedanken? Also das mit dem Frankfurter Flughafen fand ich auch eine total tolle Aktion, dass man sich nackig machen muss. Gibt es da noch irgendwas, was die Piraten provokativ machen wollen? Oder ist es einfach so, dass sie einfach in dem Sinne von wir sind lieb und von uns kommt nichts Böses und wir können das auch und das können inzwischen alle, also das können inzwischen alle Parteien, also gibt es noch irgendetwas als Idee, wo man wirklich mal wirklich in die Zeitung kommt, in die Schlagzeilen kommt, irgendwelche Aktionen? Ich verstehe den Wunsch. Es ist so, dass wir Kandidaten uns ja auch regelmäßig zusammensetzen im Mumble und das auch immer besprechen. Aber sowas wirklich Zündendes, wo wir sagen, ja, das ist die supergeile Aktion, die machen wir dann next. Da haben wir im Moment wirklich keine in der Pipeline, wo ich sage, das ist es genau. Also, nee. Dann wird es nicht klappen. Also, meine Vorhersage. Also, weil ich habe auch das Gefühl, dass die Piraten inzwischen versuchen, durch Angepasstheit und Bravheit Stimmen zu gewinnen. Und das werden sie nicht tun. Das funktioniert nicht. Da ist der Ansatz falsch. Also auch wenn Leute zuhören am Stand oder sich irgendwas erklären lassen, die werden die Piraten nicht wählen, weil es ist da geht keine Energie mehr von aus. Und das vermisse ich sehr. Und da würde ich mir sehr wünschen, wenn es jetzt noch kurz vorm Wahlkampf oder jetzt im Wahlkampf da einfach noch Aktionen gäbe. Auch wenn die nach hinten losgehen, also mehr als keine 2% bekommen, können wir auch nicht. Also insofern Aufmerksamkeit. Ja, dann würde ich schlicht und ergreifend einfach mal sagen, es gebricht ja momentan dann offensichtlich an guten Ideen. Wer gute Ideen hat, schreibt eine Mail an, Paki. Ja. Kurze Rückmeldung dazu, Kira. Wir sind uns dessen bewusst, also ich vor allem. Ich habe in der Vergangenheit natürlich dann auch den ein oder anderen netten Kommentar in meinen privaten Messages gehabt oder auch am Telefon zu diversen Aktionen, die ich in Regie mit einigen Leuten gemacht habe. Und ja, ich muss dir recht geben, die Piraten sind zu brav geworden. Ich habe mich auch beraten lassen. Ich habe mit sehr renommierten Beratern Rücksprache gehalten, die ich jetzt vom Namen her nicht nennen darf, aber die stehen mir weit zur Verfügung. Ich hatte jetzt am Samstagnacht ein Gespräch mit jemandem aus einem fernen Land. Deswegen war das spät in der Nacht, wegen der Zeitumstellung. Und der sagt mir ganz klar, wir müssen rebellischer sein und wir müssen zeigen, dass wir anders sind. Wir müssen zeigen, dass wir eine Alternative zu den Etablierten sind, zu den Festeingefahren. Wir müssen zeigen, dass wir Strukturen aufbrechen wollen, dass wir neue Denkansätze haben, dass wir frisch sind, dass wir auch weiterhin frische Ideen haben und dass unsere Ideen, die wir vor 5 Jahren haben, für die wir damals in die Parlamente gewählt worden sind, noch nicht umgesetzt worden sind. Darauf müssen wir immer wieder Wert legen. Und Das in Kombination mit dem Kampf gegen Überwachung, gegen immer mehr Kontrolle des Staates, glaube ich, gibt uns einige Hebelmöglichkeiten. Und es gibt uns auch die Möglichkeit, krasse Aktionen zu starten. Nur wer mich kennt, weiß, dass ich sowas nicht irgendwie raushaue und dann kommt nur so ein leichter Wind, sondern ich bin im Hintergrund durchaus mit einigen Leuten im Gespräch, da noch was zu starten. Da weiß Anja jetzt auch noch nichts von. Aber du wirst da auch noch mit eingeweiht und ich werde auch meine Kollegen mit einweihen, liebe Astrid, damit du da jetzt nicht gleich Sorgen hast. Ja, wir sind da im Plan. Ich habe keine Sorgen, das ist euer Teamproblem. Nee, ich weiß. Aber wir haben das erkannt und da wird demnächst was kommen. Okay, vielen Dank. Ich habe Grumpy am Mikrofon. Vielen Dank, Astrid. Paki, vielen Dank für die Erklärung. Jetzt bin ich ganz kurz ganz böse, weil es immer und immer wieder über alle Bundesländer hinweg schwemmt. Jetzt stelle ich die große Gretchenfrage. Oh, verzeiht uns. Gretchen. Penis oder Vagina? Geschlechtergleichstellung oder Genderwahnsinn? Das heißt also, wie wollen wir zukünftig genau damit umgehen? Dieses nur ein Blümchenthema betrifft aber letztlich trotzdem die Menschenrechte. Von daher, meine Lieben, wie wollt ihr damit umgehen? Ja, Anja? Also du meinst ganz grundsätzlich, da fragst du mir die absolut richtige. Ich kriege jedes Mal einen auf den Deckel, weil ich so ziemlich die unsensibelste bin, was Gender-Themen angeht. Muss ich gleich mal vorausschicken. Es fällt auch vielen öfters mal auf, dass ich mich Pirat nenne und nicht Piratin, weil ich sage, Pirat ist eine geschlechtsneutrale Bezeichnung und Punkt. Ich habe ein Problem damit, wenn vieles übertrieben durchgegendert wird, sehe aber durchaus, dass es in vielen Punkten notwendig ist. Ein sehr schwieriges Thema, das ich nie gern angepackt habe, weil ich mich jedes Mal ganz tief mit einer Arschbombe ins Fettnäpfchen gesetzt habe, muss ich ehrlich sagen, weil ich weiß, es gibt viele Menschen, die haben ein Problem in dieser Hinsicht. Es gibt auch viele Gründe, was verändert werden muss. Aber es ist definitiv kein Thema, wo ich tief genug drinstecke, um das sensibel genug anzugehen. Okay, vielen Dank. Ja, Paki. Die Fragestellung war im Plural. Ja, ich werde mal blöd angeguckt, wenn ich sage, ich finde, dass die Piratenpartei durchaus auch Platz haben sollte für Feministen. Ich bin auch kein Genderfreund. Ich bin allerdings nicht ganz einig mit der Position der Partei zur Quote. Ich glaube, dass manche Bereiche durchaus Quoten bräuchten können. Aber ich weiß auch, dass das ein schwieriges Thema ist. Natürlich bemühen sich Firmen immer darum, oder auch die Politik oder sonst welche Bereiche, darum, möglichst die Position mit der kompetentesten Person zu besetzen. Mein Vater hat zum Beispiel als Lehrer mal die Erfahrung gemacht, er wurde auf eine Stelle, auf die er sich beworben hat, nicht versetzt, weil eine Frau sich mit ihm beworben hatte. Und ich habe damals gewusst, dass diese Frau halt ständig krank war, ständig ausgefallen ist und eigentlich eine einzige Katastrophe war. Insofern weiß ich, dass das an manchen Stellen schwierig ist. Aber ich finde, wir sollten uns nicht zurückhalten bei dem Thema. Wir sollten für Frauenrechte kämpfen. Es gibt einfach noch Ungerechtigkeiten und das sollten wir offen ansprechen. Und da sollten wir auch den Kampf und die Diskussion mit den Feministen aufsuchen, die das sehr ideologisch sehen. Und da finde ich auch die Anstellung von Anja sehr gut. Ja, wie gesagt, das ist das Spezialthema eigentlich von René, der sich da sehr gut auskennt. Von dem her bin ich ganz froh, dass ich da auf ihn zurückgreifen kann. Wie ich sag, besser derjenige, der sich wirklich gut auskennt in dem Thema und auch darum weiß, wie sensibel man da agieren muss, handhabt das, als dass ich mal wieder so richtig wie so ein Trampel reintapp und was Falsches sag. Mhm. Ja, nur weil das zu meiner täglichen Brötchenarbeit gehört. Ich halte ja häufiger mal den berühmten Vortrag, wenn Sie eine Website haben, verzichten Sie bitte auf Sternchen, Schrägstriche, Unterstriche oder dergleichen mitten im Wort. Das hat was mit Barrierefreiheit zu tun. Und die meisten Leute haben da auch kein Problem mit. Hier und da gibt es mal Leute, die sagen, ja meine Güte, dann müssen Sehbehinderte halt mit diesem Makel meiner Website leben. Aber prinzipiell gesehen, das sind alles so die Geschichten, die einfach auch wichtig sind, dass man sie mal durchdiskutiert, Paki. Ich finde die Betonung bei Gleichstellung auf Frauen allerdings ein bisschen sehr einseitig, muss ich ganz ehrlich sagen. Lasse jetzt aber erstmal Solsken reden. Ja, geht in eine ähnliche Richtung, was du gerade gesagt hast, Esmeralda. Sofern man dieses Thema anpackt, kann ich nur dazu raten, es nicht so zu machen wie die Grünen, weil den Grünen gereicht es derzeit, glaube ich, sehr zum Nachteil, dass sie sich auf solche Themen fokussieren, die nicht die Probleme der Menschen betreffen. Die Leute hier haben ganz andere Probleme und wenn man dieses thematisiert und so Gender-Sachen, dann, glaube ich, fassen sich viele Leute an den Kopf und denken, okay, warum diskutieren wir hier über irgendwie Ampelfrauchen und irgendwie gendergerechte Toiletten. Wir haben ganz andere Probleme. Also ich glaube, dass man die Mehrheit der Leute damit nicht erreicht. Das zeigen die Grünen sehr plakativ. Und zudem kann ich dir vollkommen zustimmen, Esmeralda, in Hinblick auf die Barrierefreiheit. Die Piraten setzen sich explizit für einfache Sprache ein. Wir haben im Landtag Schleswig-Holstein dafür mitunter gesorgt, dass die Webseiten des Landes auf Barriere oder in leichter Sprache auch dargestellt werden. Bei uns ging es in Schleswig-Holstein so weit, dass die Wahlzettel auch in leichter Sprache waren, was etwas verwirrend war. Aber okay, wenn die Leute das dann dadurch besser verstehen, dann soll das von mir aus so sein. Aber die Piraten müssen ganz klar sagen, inwiefern sie diese gendergerechte Sprache mit Sternchen und Tralala und hast du nicht gesehen oder Unterstrich, die für Behinderte schwerer zu lesen ist, in Einklang bringen mit ihrer Philosophie der einfachen Sprache. Das, glaube ich, ist ein gewisses Problem, aber da sollte man ganz klar eine Lösung für finden, wie man beides verargumentieren kann, weil sonst wird es schwierig. Ja, es ist vor allen Dingen auch sehr problematisch bei Screenreadern wohl. Wer setzte da gerade an? Ich wollte nur sagen, dass ich diese Gendersternchen-Schreibweise völlig ablehne und das, mir tut das in den Augen weh. Okay, dann hätten wir jetzt nochmal Grumpy. Ja, Verzeihung, ihr seid genau auf meine Falle reingetappt. Das ist auch vollkommen okay. denn als Mitglied des Gleichstellungsausschusses in NRW, als Pirat, als männlicher Pirat stellvertretend, muss ich da sagen, es geht genau darum, dass wir zusehen, dass es völlig egal ist, wer, wo, wie, wann, welches Geschlecht hat. Gleichzeitig muss es darum gehen, wer, wann, wo, wie, welche Idee eines Geschlechtes hat. Nichtsdestotrotz, ich bedanke mich für die Antwort und ich hoffe, dass auch in diesem Fall die FDP wieder genug mitbekommen hat, dass sie es wieder Raubmord kopieren kann. Und zusätzlich finde ich es eigentlich viel wichtiger, dass wir über die Netzthemen sprechen, denn meine direkte Frage auch an Anja ist dann in diesem Zusammenhang, wie gehen wir dann jetzt zusätzlich mit der Vorratsdatenspeicherung um? Und bis dahin vielen Dank. Also die Vorratsdatenspeicherung ist natürlich genauso ein Thema wie das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ist genauso ein Thema wie das Videoüberwachungsverbesserungsgesetz. Das heißt, wir sind an all den Themen dran. Was ich im Moment viel akuter finde, ist, dass wir auch nicht vergessen, dass ein paar neue Gesetze kommen, die zum Beispiel auch mit dem neuen Rundfunkgesetz zu tun haben. Das heißt, wir dürfen die ganzen Blogger und Streamer nicht vergessen. Das heißt, wenn wir uns nur auf Netzthemen fokussieren, indem wir sagen, Mistgesetz, blödes Gesetz und noch so ein Kackgesetz, das uns überwacht, wäre das zu einseitig. Das heißt, ich will jetzt sagen, es ist kein alter Hut, die Vorratsdatenspeicherung, die ist schlimm und genauso schlimm, wie sie vorher war. aber sie gehört jetzt quasi, sagen wir mal, mit auf den großen Bearbeitungshaufen, den wir gerade immer nach und nach beackern. Das sind halt unsere Kernthemen. Da sind wir immer dran und werden immer dran bleiben. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht immer, sage ich mal, die gleichen Themen nur machen. Okay, danke schön. Ich habe dann als Nächste die Sami. Ja, guten Abend. Schön, dass du da bist, Anja. Finde ich ganz toll. Ich komme zu spät, weil ich in der Sitzung war. Was der Grumpy eben ansprach. Ich musste so lachen, als du sagtest, du bist da wie die Arschbombe ins Fettnäpfchen. Da verbindet uns was. Ich sage auch immer, ich bin Pirat. Ich denke aber, das Thema sollten wir angehen, auch sehr sensibel, wobei ich auch gegen Gendersternchen, aber auch gegen Quote bin, aber jetzt nicht. Ich denke, das ist ein Thema, mit dem wir uns später beschäftigen müssen. Jetzt finde ich, nach meiner Meinung, ist dran, der ganze Überwachungsscheiß, die ganze Regulierung im Netz und was da alles passiert. Und da sind wir, ich habe das heute im Ausschuss wieder gesagt bekommen, da sind wir doch Fachleute und da haben wir doch Antworten und da können wir doch bitte auch unsere Kompetenz zeigen. Das fände ich ganz wichtig. Bin ich absolut bei dir. Ich finde, das ist einfach ein Thema, in dem wir auch zeigen können, was wir können und wie wir es können. Und wenn ich auch sehe, was wir letzten Monat da jeweils rausgehauen haben, ich muss sagen, die Sachen waren wirklich fundiert. Da kann eigentlich wirklich keiner jammern. Es ist nur im Moment so, dass die Schlagzahl so erhöht wird, es wird so schnell teilweise was beschlossen. Wir können uns kaum umdrehen und schon kommt das nächste Gesetz oder der nächste Vorentwurf um die Ecke. Also im Moment ist es echt Wahnsinn. Und ich kann nur mal wiederholen, unsere Presse braucht da auch ein bisschen Mitarbeit. Wer da irgendwie ein Spezialwissen hat in die Richtung, wo wir sagen, das haben wir noch nicht beackert, meldet euch so schneller könnt. Wir brauchen es ständig, weil es kommt immer wieder vor, dass wir was haben, wo keiner exakt drin steckt und sich wieder jemand dann nochmal reinfuchsen muss oder erstmal jemand suchen muss. Ich denke, das war nicht das Letzte, was dann noch kommt. Und gerade was auch Rundfunk oder sowas angeht, das sind so Themen, das hat man nicht mal schnell oder auch mit Halbwissen wollen wir nicht glänzen, sondern wirklich mit ordentlich fundierten Sachen. Und da können wir wirklich jeden brauchen, der da was weiß. Genau. Darf ich noch eine Frage nachfahren, Astrid? Husch. Ja, husch, mache ich. Okay, wir haben das Urheberrecht. Wir haben es überarbeitet. Wir haben da was hingestellt, was Hand und Fuß hat. Ich weiß aus verschiedensten Quellen, und zwar glaubwürdigen, dass an Redaktionen die Botschaft rausgegangen ist, über Piraten nicht berichten und wenn unbedingt, dann Übles. Das heißt, wir müssen sehr, sehr klar machen, was wir eigentlich unter dieser Urheberrechtsnovelle verstehen und müssen klar machen, dass wir die Verwerter ja nicht in Grund und Boden stampfen, sondern dass wir nur die Urheber besser stellen wollen und das ganze Ding dem digitalen Zeitalter anpassen. Und ich denke, das müssen wir anfassen, denn wir können uns das nicht gefallen lassen, dass wir wegen einer solchen Sache tatsächlich totgeschwiegen werden. Also ich möchte schneller. Also ich möchte natürlich jetzt keine Gerüchte irgendwie vorangeben. Also ich würde nicht behaupten, dass irgendwo eine Direktive rausging, wir berichten nicht über Piraten. Also das, nee, können wir so nicht sagen. Was aber wichtig ist, wir müssen wirklich klarstellen, wofür stehen wir und warum machen wir das so. Und wir können nichts anderes tun, als ordentlich darauf hinzuweisen. Und wenn dahinter jemand sagt, ihr habt euch nicht geäußert, sage ich, hey, so viel Pressemeldung, so viel Blogbeiträge. Wir können natürlich keinen Journalisten zwingen, das zu bringen. Aber wir können einfach so oft nachbohren und so präsent jedes Mal wieder was schicken. Ich sage, wenn eins von 20 durchkommt, dann müssen wir halt 20 oder 30 schicken. Baden-Württemberg haben wir es gesehen. Nachdem wir die Frequenz hochgedreht haben bei der Presse, kommt doch immer wieder einer unserer Artikel durch. Ich denke, das ist unsere einzige Chance, unsere Themen wirklich auch, sage ich mal, in die gedruckte Papierpresse reinzukriegen. Dass wir im Moment für TV und sowas nicht angefragt werden, gut, kann man sich erklären, wie man möchte. Man kann es mit Irrelevanz sehen oder einem unerwünscht. Aber wir müssen einfach nicht aufhören deswegen. Wir machen weiter und du hast recht, gerade mit dem Urheberrecht habe ich das Gefühl, hat keiner Lust, darüber zu berichten. Ich weiß nicht, ob man nicht versteht, was unsere Position ist, ob man uns nicht zuhören möchte oder ob wir uns einfach zu unklar ausgedrückt haben. Aber das ist ein Punkt, wo wir nochmal angehen müssen. Okay. Vielen Dank. Ich habe jetzt noch in der Pipeline den Bulk, den Louis B. und den Driften das. Und danach mache ich die Redeliste auch zu. Wir haben nämlich nur noch 10 Minuten. Also Bulk. Uhu. Wohl. Schieß los. Er schießt nicht. Und Louis wirkt unentschlossen, mach du mal, Drifter. Okay, Anja, ich würde ganz gerne von dir zwei Fragen beantwortet haben. Die erste, wie stehst du zu Whistleblowern? Die zweite Frage, wie stehst du zu Whistleblowern, wenn sie das pure Material veröffentlichen, also ohne Zensur? Also, ein Whistleblower ist für mich in paar Definitionen jemand, der wirklich auf Missstände aufmerksam macht, die wichtig sind, auf die man aufmerksam machen muss. Es ist keiner, der nur aus Spaß an der Freude irgendein Geheimnisverrat macht. Von dem her kann ich das voll unterstützen, weil ich sage, ohne Whistleblower wären viele Dinge nie bekannt geworden, die man einfach wissen müssen. Ich denke, da brauchen wir nicht groß diskutieren. Ich weiß, auf was du raus willst mit diesem unzensierten Material. Es ging wahrscheinlich um das Thema WikiLeaks, wo einfach auch Namen von Soldaten und Ähnlichem drin waren. Ist eine schwierige Sache. Und ich sage, in dem Moment, wo es wirklich Menschenleben gefährdet, bekomme ich wirklich Bauchschmerzen, wo ich sage, da muss man ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl haben. Man kann nicht alles einfach so rausknallen und sagen, ja gut, es sind ja bloß Daten. Ich denke, da macht man sich wirklich erst einen schlanken Fuß und sagt, naja gut, manchmal denke ich, reicht es auch, auf eine Situation aufmerksam zu machen, ohne dass man gleich Leute direkt ans Messer liefern muss. Also das muss nicht in jedem Fall sein. Ich fand es in manchen Fällen wirklich sehr ungut gelöst, um es mal vorsichtig zu sagen. Okay, vielen Dank. Ja, Louis, du darfst. Na, ganz kurz nur, weil ich tut mir leid, dass ich da so rumspringe, aber ist jetzt, sage ich mal, dieses Liegen von irgendwelchen E-Mails der Demokraten in den USA, ist es da, zählt es damit dazu, also mit Snowden, oder ist es schon wieder eine andere Geschichte? Also ich persönlich habe das weniger zu Whistleblowing gesehen, weil da war ja, sage ich mal, inhaltlich jetzt nichts, wo man sagt, da wurden jetzt zum Beispiel Grundgesetze verletzt, da gab es irgendwie Umweltskandal. Das wäre nur allgemein, wir hauen alles, was sie geschrieben haben, einfach mal raus. Also da habe ich ein bisschen ein Problem. Entschuldigung, eigentlich war es ja doch ein bisschen mehr, weil es ja doch dann diese ganze Pizzagate-Geschichte und damit eigentlich auch den Wahlsieg von Trump ein bisschen mit beeinflusst hat. Also da habe ich mehr einen Eindruck, dass es mehr Wahlbeeinflussung war, als wirklich ein Whistleblowing, das irgendwie thematisch, sage ich mal, motiviert war. Also das sehe ich als ein bisschen, naja, eine interessante Sache. Ja, jetzt mal abseits davon, wie du das jetzt persönlich siehst, das finde ich ja okay, aber wie sieht das dann eine Partei oder welche Kriterien kann die Partei aufstellen, wie soll ich sagen, dass das gute Whistleblowing vom Pizzagate abzutrennen? Das wäre jetzt wahrscheinlich die Quadratur des Kreises, da eine allgemeingültige Definition zu finden. Im Prinzip würde ich einfach mal sagen, dass man an dem Punkt ansetzen muss, wo ist es gesamtgesellschaftlich wichtig, es zu wissen, wo werden Missstände aufgedeckt, die sonst nicht bekannt geworden wären. Ja, mit dem Gate. Ja, du weißt schon, was ich meine. Also es ist gar nicht böse gemeint, sondern die Frage, die ich halt stelle, ist, wo, wenn ich sage, ich bin jetzt dafür, das Whistleblowing zu unterstützen, dann muss ich ja aber doch irgendwo auch eine Methodik finden, um Kriterien zu finden, was ich jetzt für gutes oder für schlechtes Whistleblowing erachte. Richtig, und ich finde, da brauchen wir erstmal wirklich einmal eine Diskussion darüber, was ist wirklich Whistleblowing, was ist keines, was ist nur Geheimnisverrat und was nicht. Das hat es ja bisher in dem Sinn ja noch gar nicht gegeben. Also ich denke, kaum jemand kann es wirklich sauber abgrenzen im Moment. Ich traue mir das ehrlich gesagt auch nicht zu. Bei manchen Fällen ist es tierisch einfach, aber das sollte man mal laut drüber diskutieren, dass man dann auch den Whistleblower-Schutz auch durchbekommt irgendwann. Weil ja, klar, ohne Definition. Welchen willst du denn jetzt schützen oder gibt es denn, beziehungsweise was ist denn jetzt die... der Standpunkt der Piraten dazu. Du sagst, wir müssen eigentlich drüber sprechen. Also das heißt, wir haben eigentlich noch gar keine, Meinung dazu. Meinung sehr wohl, weil dazu gibt es tatsächlich ja auch schon einen Beschluss. Ne? Aber die Definition, die du da gerade anforderst, das hat Anja ja vorhin auch schon gesagt und das auch mehrfach. Diese Definition, diese Abgrenzung, was ist Whistleblowing, was ist eigentlich kein Whistleblowing, sondern tatsächlich schädlich, darüber gibt es innerparteilich bisher noch keine großartigen Diskussionen. Ja, ich würde jetzt eigentlich ganz gerne auch nochmal Paki das Wort geben, weil wir uns dem Ende der Stange nähern. Und wir dann so langsam, aber sicher gehen Schluss driften. Paki. Ja, zu der Frage, was Whistleblower-Schutz und WikiLeaks. Ja, Ich bin da auch sehr kritisch. Ich sehe auch gerade das Verhalten von Julian Assange sehr kritisch. Ich bin aber auch in engem Kontakt mit der Courage Foundation, die ja eine Reihe von Whistleblowern unterstützt. Und wenn man sich die staatlichen Repressionen, die staatlichen Zugriffe auf Whistleblower ansieht und die Art und Weise, wie sie mit diesen umgehen, also nur das Beispiel jetzt mit Chelsea Manning, aber auch Snowden, dann denke ich, tun wir gut daran, uns in dem Bereich so zu verorten, dass wir sagen, wir begleiten das kritisch, aber wir sind Freunde dieser Plattform, weil es eine ganze Menge Mut und auch Zeit und auch finanzieller Mittel bedarf, sich das leisten zu können, sich dafür einzusetzen und ja, dann auch mal darüber nachdenken sollte, wie viel Aufwand es ist, da zu unterscheiden zwischen den Leaks, die jetzt, sag ich mal, eher kritisch sind, die Leaks zu sichten, die Leaks auszuwerten. Wir sehen Leute wie Glenn Greenwald, der Leaks auch sehr, sehr dezidiert durchgesehen hat und da auch große Probleme bekommen hat. Also sein Büro wurde durchsucht, obwohl er beim Guardian war. Das ist ein sehr weiter Bereich, in den wir uns da bewegen. Und insofern bin ich lieber noch mit WikiLeaks befreundet als mit der amerikanischen Regierung. Also man muss da auch schon Stellung beziehen. Man muss schon auch Haltung zeigen und sagen, hier, ja, ihr habt Scheiße gebaut, das muss man ihnen deutlich sagen. Aber man muss dann auch dazu übergehen und sagen, wo können wir euch unterstützen, damit es besser wird. Aber ist das nicht ein Wärst du bitte so nett? Erstens, dich vom Podium runter zu begeben und zweitens, wir hatten ja auch eine Redeliste. Ich sehe gerade, dass der Bulk wieder da ist. Vielleicht funktioniert es jetzt ja auch und er möchte sich gerne zu Wort melden. Und danach hatte ich gesagt, ist die Redeliste auch geschlossen, weil dann kommt noch das Schlusswort von der Anja und dann ist die Veranstaltung für heute auch zu Ende. Entschuldigung, ich kenne mich da nicht so aus mit dem Ja, deswegen sage ich es dir ja. Okay. Okay. Wollte ich sagen, dass es nicht bösartig war. Das glaube ich dir aufs Wort. Bulk, Mikro oder nicht Mikro? Er ist schon wieder weg. Ja, sie laufen mir alle davon. Okay, Anja, dann würde ich einfach mal sagen, dein Schlusswort. Also ich würde mich auch ganz kurz halten. Wir hatten ja heute nicht so viel Zeit, wenn irgendjemand irgendwelche Fragen hat und ich auch ein bisschen ausgeschlafener bin. Ihr könnt mich jederzeit anhauen. Ihr kriegt mich über die verschiedensten Kanäle. Ich bin jederzeit zu erreichen, auch per Twitter, DM und Sonstiges. Wenn ihr irgendwas habt, quatscht mich einfach von der Seite an. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn ich keine Zeit habe, bin ich so frei und sage das dann auch. Und ich freue mich wirklich auch über Input. Egal, ob ihr was gut oder scheiße findet, sagt's einfach. Wenn wir keine Rückmeldung kriegen, können wir es nicht besser machen. Ich freue mich drüber, wenn mehr Leute überall mitmachen. Kommt auch zu unseren Treffen. Wie gesagt, wir haben so viele Mumble-Runden. Es ist immer klasse, wenn neue Leute dazustoßen, neue Ideen reinbringen. Denn gemeinsam, und zwar nur gemeinsam, können wir diesen Wahlkampf noch ein bisschen bewegen. Wie gesagt, es sind ein paar Sachen in der Pipeline. Freut euch auf ein paar schöne Dinge, die noch kommen und wenn wir gemeinsam an diesem ganzen Strang ziehen und wir haben gezeigt, dass wir zusammenarbeiten können statt gegeneinander, dann können wir nicht nur zeigen, dass wir Piraten eine ordentliche Mannschaft sind, die wirklich gemeinsam arbeitet, sondern dass wir auch Themen haben, die uns so wichtig sind, dass wir uns verdammt nochmal auch zusammenreißen können. Und das ist das, was mich richtig freut in diesem Wahlkampf. Und als ich vorher den Tweet von Paggy gesehen habe, es hat mir nie mehr Spaß gemacht, hier zu arbeiten als jetzt, muss ich sagen, ja genau, es macht richtig Spaß. Auch wenn es richtig Arbeit ist, verdammt nochmal, es ist eine geile Sache, bei den Piraten zu sein. Und ich mache es so gern für euch. Ich freue mich über die Aufgabe, für euch Spitzenkandidatin sein zu dürfen. Und wenn ihr irgendwas von mir haben wollt, irgendwas wissen wollt, quatscht mich an. Ich bin gern mit dabei. Lass uns gemeinsam eine schöne Zeit haben und einen richtig guten Wahlkampf machen. Dankeschön. Ich danke dir. So, dann mache ich jetzt einfach mal anderthalb Minuten zu früh Schluss, weil es, wie gesagt, jetzt auch nicht mehr lohnt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unserem Gast, der Anja, fürs Kommen, für die Zeit, die du uns gewidmet hast, bei Paki ebenso und bei allen Fragestellern und Zuhörern. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Thema, gucken wir dann mal, was kommt. Schönen Abend. Und danke dir für die wirklich sehr, sehr gute Moderation.